Wer von dem bayerischen Volkskomiker Karl Valentin spricht, muss auch von Liesel Karlstadt sprechen und umgekehrt. Gabriele Stadler hat einmal versucht, das Leben dieser Liesel Karlstadt an der Seite von Karl Valentin zu erkunden. Hier das Ergebnis ihrer Neugier, das sie mit einem Liesel Karlstadt-Zitat überschrieb. Beruf, Nervenärztin, Nebenbeschäftigung, Komikerin. Leckere Ding, wie die Puttoma, die sagt sie, vorne weg, tutti frutti, was, wo bin dann ich, was sie, millen, tunsen, haberbogen, snacki, bitzig, was. Kako, kika, kika, kake, wanzi, magi, mogi, nid, humi, wetzi, bini, umhai, bei bikini, heidi, puppe, chinkre, ding, in fee. Ting, chang, hibi, tana, pussi, meine Liebe, maxi, ting, chang, ting, chang, kiss sie dann am Pussi, oder auf Deutsch bei die Haxi, Haxi, Haxi. Glaub mich, lachen doch, weil ich bin Kines. Was ist denn? Tinki, ting, nedre, ding, ting, ting, tinki, da. Nasi, watschi, bu, kakadu, kakada. Tinki, ting, nedre, ding, ting, ting, tinki, da. Nasi, watschi, bu, kakadu, kakada. Liesel Karlstadt sang Chinesisch. Bayerisches Chinesisch, erfunden von Karl Valentin, ihrem Bühnenpartner, Lehrer und Entdecker. 18 Jahre war sie alt, als sie ihm 1911 begegnete. Er war 28, vielversprechend. Vielleicht ein Genie, aber schon damals ein komischer Kauz, von seinen Kollegen ebenso beneidet wie verabscheut. Sein Aussehen hatte Karl Valentin zu seinem Markenzeichen gemacht. Er nannte sich der Skelettgigerl. Zwängte Haut und Knochen in viel zu enge, verwachsene Anzüge und beklagte sein Schicksal. Ach, es ist doch schrecklich gewiss, wenn der Mensch recht mager ist. Ich bin mager, welche Pein, mager wie ein Suppenbein. Im ersten Augenblick bin ich ja erschrocken über sein Aussehen. Auch die erste Zeit habe ich gesagt, ja, sagen Sie, sind Sie immer so blass und so mager, Herr Valentin? Waren Sie das immer schon? Ja, als kleiner Bub schon, hat er gesagt. Ich war als Kind so blass, dass mich meine Mutter nur mit der Schneebrille anschauen hat können. Immer wieder macht Karl Valentin derartige Witze über sein Aussehen, obwohl oder gerade, weil er zeitlebens darunter leidet. Unter seinen roten Haaren, die mit zunehmendem Alter auch noch ausfallen, seiner großen Nase, seinen Sommersprossen und, wie gesagt, seiner Magerkeit. Bis über die Schmerzgrenze hinaus stellt er diese körperlichen Makel zur Schau und unterstreicht sie. Seine Mutter, das hat er mir oft erzählt, die hatte nur ein einziges Mal gesehen auf der Bühne. Und was geschah? Sie weinte nach der Vorstellung. Und er hat gesagt, ja Mutter, hast den Erfolg nicht gehört, wie die Leute geschrien und gelacht haben. Nee, hat sie gesagt, nee, in meinem ganzen Leben möchte ich da nicht mehr hingehen, wo du auftrittst. Die Leute lachen dich ja aus. Sagte ihr Mutter, die ist ja recht, wenn's lachen, das wollen wir ja haben. Das ist ja mein Erfolg. Nein, hat's gesagt, du hast mir so leid getan, wie du so erbärmlich da oben gestanden bist. Also die Mutter war erschüttert über das Aussehen ihres Sohnes auf der Bühne. Ebenso entsetzt war Karl Valentin, als er Liesel Karlstadt zum ersten Mal auf der Bühne sah. Ich war Anfängerin damals und bin aber auch schon als kleine junge Solistin aufgetreten in einem Flitterkostüm als Soubrette. Wie es damals so Mode war. Ne? Und habe gemeint, natürlich, ich mache meine Sache gut, habe ich geglaubt. Ne? Selbstverständlich habe ich ganz gut gefallen. Ich war ein junges, nettes Mädel und tanzig, wie wir sagen. Ne? Und der Erste, der mit mir nicht einverstanden war, das war nun Karl Valentin. Der hat zu mir gesagt, Sie, Fräulein, wissen Sie, Sie sind so schüchtern und so brav schauen Sie aus. Also Brett, die muss ganz kess sein, die muss so einen Busen rum. Und ich war damals ganz, ganz schlank. Ne? Sagt er, das ist nichts für Sie, aber Sie sind sehr komisch. Sie müssen sich aufs Komische verlegen. Daraufhin war ich natürlich zum ersten Mal beleidigt. Weil ich mir doch eingebildet habe, ich bin eine gute Soubrette. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinen Sie denn das? Und dann sagte ich, ja, Sie müssen sich aufs Komische verlegen. Ich schreibe Ihnen einmal in nächster Zeit ein komisches Soubrettenkouplet, also eine Parodie auf eine richtige Soubrette. Und das bringen Sie. Und das hat er mir dann mal geschrieben, das habe ich auswendig gelernt, habe ich mich aber nicht so schön angezogen im Flitterkleid, sondern schon ein bisschen komisch gemacht. Ne? Damals war es Mode, dass man irgendeinen Herrn im Publikum ansingt als Soubrette. Und da hat er ein Couplet geschrieben mit einem Refrain, der hieß: Ach, nimm mir diesen Stein vom Herzen, bereite mir nicht so viel Kummer, so viel Schmerzen. Und bei dem Satz, ach, nimm mir diesen Stein vom Herzen, habe ich aus meinem Busen einen kleinen Isarstein herausgezogen und habe ihn auf die Bühne hingeworfen. Und es war natürlich ein großer Erfolg, ein großer Lacher. Und dabei blieb es. Und aus dieser Fashion-Soubrette wurde dann eine komische Soubrette. Und ich habe dann bald gelernt dabei, dass es so besser ist für mich. Für Ihre Auftritte muss sich Liesel Karlstadt fortan ebenso verunstalten wie Karl Valentin, wobei es ihm auf das Extrem ankommt. Die Schönheit einer Frau beginnt bei 2 Zentner. Dürr bin ich selber. Im Verlauf der Jahre ist Liesel Karlstadt diesem Idealbild immer näher gekommen. Und noch nach dem Tod ihres Partners, Valentin starb 1948, blieb sie die Frau und das Weib ganz nach Karl Valentins Geschmack. Rolf Castell, der mit Liesel Karlstadt in den 50er Jahren Theater spielte. Es war etwas klein, rundlich, so habe ich sie kennengelernt. Sie hat mir Bilder aus ihrer Jugend gezeigt, da war sie sehr hübsch und sehr schlank und so. Sie war klein, rundlich, mit einem, also sagen wir, unerhört gütigen Gesichtsausdruck. Ich würde sagen, bieder, ein Muttchen von nebenan, bieder, liebenswürdig, gütig. Gar nicht auf ihre damals schon reichliche Prominenz anspielend. Und hat, ja, sie war eigentlich nicht dominierend in dem Sinn, dass man sagt, ui, wer kommt denn da daher? Sondern, und das wahrscheinlich ist das noch ein Relikt aus der Zeit mit dem Karl Valentin, hat eigentlich immer nur geantwortet, wenn sie gefragt wurde. Darin lag auch ihre Bescheidenheit. Diese Bescheidenheit war im Umgang mit Karl Valentin unverzichtbar. Er war herrschsüchtig und tyrannisch, bisweilen sadistisch und vollkommen unfähig, auch nur die leiseste Regung von Widerspruch oder gar Kritik zu ertragen. Unter dieser psychischen Labilität hatte Liesel Karlstadt ganz besonders zu leiden. Zum einen, weil sie ihm so nah war wie kaum ein anderer Mensch. Zum anderen, weil sie ihm ihre künstlerische Existenz verdankte. Liesel Karlstadt ist Karl Valentins Geschöpf. Mein Familienname ist eigentlich genau gesagt Elisabeth Velano. Ein italienisch klingender Name, unter dem ich sehr viel zu leiden hatte, schon in der Schule. Meine Schulkameradinnen, die haben immer geschrien, Velano, Italiano, Liebstano. Davon hat Karl Valentin sie endlich erlöst. Den ist sofort unangenehm aufgefallen, mein ausländischer Name. Und der Karl Valentin hatte einen Menschen, den er sehr groß verehrt hat. Das war der berühmte Varieté-Humorist und Salonkomiker, sagte man damals, mit dem Namen Karl Marxstadt. Und dann haben wir zusammen aus dem Namen Karl Marxstadt meinen neuen Namen gemacht, Liesel Karlstadt. Wir beginnen mit dem Anfang. Jetzt haben mir alle zwei die erste Stimme geblasen. Bei einem Duett muss doch einer die erste und der andere die zweite blasen. Ja, das ist doch ganz klar. Das hätten sie aber vorher schon wissen können. Also einer die erste, jetzt blast einer die erste und der andere, das ist doch sehr einfach. Oder der andere die eine und der erste. Jetzt blasst er auch die zweite. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, einer die erste und der andere die zweite. Ja, das ist ja recht und da habe ich den einen gemacht. Ne? Den einen habe ja ich gemacht, Sie hätten den anderen machen sollen. Mir ist gleich, ich kann die erste und die zweite blasen. So, ja, dann kann ich heimgehen. Dann braucht es ja mich überhaupt nicht mehr dazu. Nein, ich meine so, ich kann die erste und kann aber auch die zweite blasen. Ja, das ist eben bei mir leider auch der Fall. Ne? Sind Sie doch froh? Ja, also, was wollen Sie denn jetzt eigentlich für eine blasen? Ach, wissen Sie was? Blasen wir gar nicht. Oder blasen Sie die erste und ich die zweite. Oder umgekehrt. Ja, so geht's auch. Oder wir machen es so. Ja. Na, warten Sie nur. Wir machen es so, wie Sie wollen. Ne? Jawohl, so geht's auch. So wurde es dann auch gemacht. Ein für alle Mal und mit aller Konsequenz. Er gibt den Ton an. Und sie pariert. Obwohl sie weiß, dass er in vielerlei Hinsicht von ihr abhängt. Was auch aufmerksamen Kollegen nicht entgeht. Er brauchte den Menschen, den er für sich entdeckt und für seine spezielle Eigenart erzogen hatte. Seine Partnerin musste ihm auf eine intime und heimatliche Art vertraut sein, wenn er sich zwanglos und ohne Hemmungen entfalten wollte. So schuf er sich ein Instrument, das mit tadelloser Präzision für ihn funktionierte. Vor allem, wenn es um organisatorische oder überhaupt arbeitspraktische Belange ging. Wissen Sie, dass das was wird? Das macht alles Fräulein Karstadt. Ihr kennt es nicht. Ich wäre viel zu nervös dazu. Der Valentin hat gar keine Geduld gehabt, das aufzuschreiben. Sondern wir sind in die Probe gegangen mit einer Idee bloß. Haben wir darüber gesprochen und ich habe dann immer so Zettel, das durften nur Zettel sein. Er konnte kein Manuskript sehen, das hat er sich gar nicht anschauen dran. Und habe auf Papierzetteln immer geschrieben, was ich für gut befunden habe. Haben uns darüber unterhalten und aufgesetzt. Da habe ich den ganzen Stoß solche einzelnen Blätter oder Zettel gehabt und habe es dann zu Hause dann formuliert, also zusammengesetzt, die Besseren am Schluss sind, die Schwächeren am Anfang und so. Und so entstand dann allmählich das Stück. Und dann, wenn es ich ganz im Kopf gehabt habe, dann habe ich ihm auf der Probe, also seine Sachen alles souffliert und alles gesagt. Und bei dem Soufflieren ist es dann auch geblieben. Er hat die 27 Jahre, wo wir zusammen gearbeitet haben, jeden Tag, bevor der Vorhang aufgegangen ist, bei jedem Stück, was wir schon 100 und 200 Mal gespielt haben, gell, wissen tue ich gar nichts. Du sagst mir jedes Wort ein. Sag ich, ja, das mache ich. Und das habe ich auch 27 Jahre lang gemacht, ohne dass man es im Publikum gemerkt hat. Aber dazu will ich noch sagen, die allerbesten Einfälle, die witzigsten Sachen, sind dann erst während der Aufführung entstanden, wenn die Leute gelacht haben. Da sind dann, nur ist da so viel verloren gegangen, denn da, wenn er gute Laune war und gutes Publikum da war, die ihn verstanden haben, dann sind so viele neue Sachen gefallen. Und unterm Spielen haben wir gedacht, das muss man merken. Und er auch. Und wenn wir fertig waren, haben wir vielleicht von 10 Witzen bloß mehr einen gewusst. Zu Improvisationen waren die beiden häufig, allein aufgrund der Vergesslichkeit Karl Valentins, gezwungen. Diese Vergesslichkeit mag ihn außerdem veranlasst haben, sich seine Rollen sozusagen auf den Leib zu schreiben. Hinzu kam eine krankhafte Ich-Besessenheit, die ihn hinderte, sich auf Fremdes einzulassen. In allen seinen Szenen und Stücken spielt Karl Valentin sich letztendlich selbst. Er kann nur sich selber ausdrücken. Liesel Karlstadt hingegen schlüpfte stets in eine ihr fremde Rolle, hinter der ihre Persönlichkeit vollständig verschwand. Sie war alles, was ihr Valentin zumutete. Pfiffig und dumm, hässlich und lausbubenhaft, alt und verschrumpelt, vollbärtig und milchgesichtig. Da sie meist in Hosenrollen auftrat, studierte sie den Gang und das Gehabe der Männer aller Altersstufen mit scharfer Beobachtung und imitierte die männliche Mimik in virtuoser Vollendung. Selbst ihre besten Freunde erkannten sie nicht, wenn sie die männliche Maske trug. Überhaupt, Liesel Karlstadt ist ein Unikum an Opferwilligkeit für die gute Sache des Spiels. Ein Unikum in der Überwindung aller weiblichen Eitelkeit. Derartiges Presselob war hart verdient und selten genug. Gewöhnlich ignorierten die großen Kritiker und die großen Kollegen des großen Karl Valentin die Frau und Partnerin an seiner Seite. Diese patriarchalische Verschwörung und ihre bodenlose Ungerechtigkeit hat Liesel Karlstadt zutiefst verletzt. Kurt Tucholsky zum Beispiel nennt in einer mehrseitigen und viel zitierten Besprechung der Orchesterprobe nicht einmal ihren Namen. Und auch wenn man Bert Brechts Lobeshymne auf den Firmling liest, könnte man meinen, es handle sich dabei um einen Soloauftritt Karl Valentins. Dieser Mensch ist ein durchaus komplizierter, blutiger Witz, schrieb Bert Brecht 1922. Er ist von einer ganz trockenen, innerlichen Komik, bei der man rauchen und trinken kann und unaufhörlich von einem innerlichen Gelächter geschüttelt wird, das nichts besonders Gutartiges hat. Hier wird gezeigt die Unzulänglichkeit aller Dinge, einschließlich uns selber. Wenn dieser Mensch, eine der eindringlichsten geistigen Figuren der Zeit, den Einfältigen die Zusammenhänge zwischen Gelassenheit, Dummheit und Lebensgenuss leibhaftig vor Augen führt, lachen die Gäule und merken es tief innen. Prost, Peperl. Prost, Vater. Das ist der schönste Tag in deinem Leben. Ja, ach, heute ist zünftig. Das musst du merken, die Jugendzeit, die kommt nur einmal. Ja, das ist wahr. Darum heißt es in den schönen alten Volksliedern, nicht wahr? Schön ist die Jugend in frohen Zeiten. Ja, das kenne ich auch, den alten Mann. Die Jugend, sie kommt nicht mehr. Drum sag ich nichts noch einmal. Schön ist die Jugendzeit. Schön ist die Jugendzeit. Sie kommt nicht mehr. Prost, Vater. Ach, heute ist sie. Prost, Peppel. Drum sag ich's noch einmal. Wie ist es richtig? Schön. Was sagst du? Hm? Was sagst du? Nein, ich hab das gesagt, drum sag ich's noch einmal. Ach so, ja, stimmt, das kann man nicht oft nur sagen. Prost, Pepperl. Den 14-jährigen Pepperl hat Liesel Karlstadt besonders gerne und besonders gut gespielt. Eine Rolle, die bis heute zu ihren Glanzleistungen zählt. Ohne ihre außerordentliche Verwandlungskunst wäre das Stück schwerlich zu einem derart überragenden Publikumserfolg geworden. Und ohne ihr Gespür für Situationskomik wäre der Firmling gleich gar nicht entstanden. Theo Riegler, der Liesel Karlstadt gut kannte und ihre Biografie geschrieben hat, erzählt, dass sie häufig auf Motivsuche in München unterwegs war. So kam es einmal vor, dass sie in einem Laden ein Gespräch aufschnappte, das ihr als Vorlage zu einer komischen Szene geeignet schien. Ein Mann hatte für seinen Sohn zur Firmung einen Anzug geliehen bekommen und konnte sich nicht beruhigen, dass er ihm passte. Ganz aufgeregt erzählte er seinem Gesprächspartner, der Bauer probiert den Anzug und stellt es einer vor. Passt hat er. Dieses Gespräch war der Anstoß zu Valentins unsterblichem Firmling. In dem Stück berichtet Pepperls betrunkener Vater, alias Karl Valentin, rund 10 Minuten lang, wie er sich abgerackert hat, seinem Sohn trotz aller Armut einen Firmungsanzug zu besorgen und wie schließlich sein alter Spezi, der Erlacher Franzl, ihm einen gebrauchten angeboten hat. Kurze Rede, langer Sinn. Der Erlacher Franzl bringt erst Wand, der Bub zieht den Anzug an. Passt hat er, was sagen Sie? Was? Wo er den Bum gar nicht kennt? Das ist das Frappante an dieser Angelegenheit, nicht wahr? So, so. Das ist eine ganz andere Figur, das bin ich ja mein Bum einmal gesehen hat. Aber kennt ihr, kommt zu mir, nicht wahr? Und sieht den Anzug an und passt hat er. Das kleine oder arme Leute-Milieu, in dem die meisten der von Valentin geschriebenen Szenen oder Stücke spielen, kannte seine Partnerin besonders gut. Liesel Karlstadt wurde als 5. von insgesamt 9 Kindern am 12. Dezember 1892 in München-Schwabing geboren. Ihre Eltern kommen aus der niederbayerischen Provinz. Der Vater, ein Bäcker, konnte die Familie kaum ernähren. Die Mutter eröffnete einen kleinen Milchladen, gab aber bald wieder auf, weil das Geschäft sich nicht rentierte. Nur ein einziges Zimmer stand der Familie zur Verfügung. Ein Zimmer, in dem der Vater tagsüber schlafen musste. Liesel Karlstadt lernte also früh, sich selbst vollkommen zurückzunehmen. Karl Valentin hingegen wuchs als verwöhntes Einzelkind heran. Falk und Fei, Möbeltransportgeschäft in der Münchner Vorstadt Au. Entenbachstraße 63 im 1. Stock links. Dort erblickte ich, Valentin Ludwig Fei, das Licht der Welt. Und was hatten Sie gleich nach der Geburt für einen Eindruck von der Welt? Ja, als ich die Hebamme sah, die mich empfing, war ich sprachlos. Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Valentins Mutter, eine Sächsin, ist zart und überängstlich. Der Vater, der aus Darmstadt stammt, gutmütig und humorvoll. Sagen Sie, waren Sie mit der Herstellung, Verzeihung, ich korrigiere, mit der Erziehung Ihrer Eltern zufrieden? Ach Gott, was heißt Herstellung? Verzeihung, ich korrigiere ebenfalls, Erziehung. Man wächst eben so heran, das ist ein Naturgesetz. Denn wenn man nicht wächst, da wird man ein Lilliputaner. Darauf hatte ich keine Lust. Ein Lilliputaner wollte ich nicht werden. Ich wollte Frauenarzt werden. Ich wollte viel sehen in der Welt. Karl Valentin wird Schreiner. Und Liesel Karlstadt macht eine Lehre in einem Textilgeschäft. Danach verkauft sie Posamenten und Kurzwaren. In ihrer Freizeit besucht Fräulein Velano Wirtshäuser, in denen die Volkssänger auftreten. Dort musste man keinen Eintritt zahlen und blieb sozusagen unter sich. Zu den Volkssängern gingen die sogenannten kleinen Leute, diejenigen, die sich in die Kulturtempel nicht hineintrauten. Als man bei einer Dachauer Bauernkapelle eine Anfängerin sucht, bewirbt sich Liesel Karlstadt mit nichts weiter als dem Glauben an ihr Naturtalent, wird engagiert und darf so dann in Einaktern jodeln und die Landbevölkerung in Klassikerverschnitten zum Weinen bringen. Nach kurzer Zeit gelingt ihr der Absprung nach München, wo sie in besagtem Flitterkleid über jene Bühne hüpft, auf der auch Karl Valentin auftritt. Und sie schließlich entdeckt. Auch er hatte sich mühsam hochgearbeitet. Nachdem ich bei verschiedenen Münchner Schreinermeistern Gastspiele gegeben hatte, entwendete ich bei dem letzten einen Nagel, schlug ihn in die Wand und hing an demselben das goldene Handwerk der Schreiner für immer auf. Ich fabrizierte mir selbst ein großes Orchestrion mit fast 20 Musikinstrumenten aller Art, welche ich durch einen eigenen Mechanismus fast alle zu gleicher Zeit spielte. Mit diesem Musikapparat reiste ich in verschiedene Städte Deutschlands und holte mir damit keine Lorbeeren. Arm wie eine Kirchenmaus kehrte ich mit meinem Musikapparat wieder heim und in einem Anfall von Löwenbier-Riesenrausch zerstörte ich mit einem Holzhackerl meinen ganzen komplizierten Musikapparat. 1902 stirbt Karl Valentins Vater. Er übernimmt die Firma und wirtschaftet sie in kurzer Zeit so herunter, dass sogar das Dach über dem Kopf verloren geht. Die Mutter findet Unterschlupf in ihrer sächsischen Heimat. Und ich stand als armer, magerer Teufel allein in München. Wohnte 4 Jahre lang im Handwerksburschen-Casino, Fremdenbett, a 30 Pfennig pro Nacht. Mein Brot verdiente ich mir während dieser Zeit mit Zitterspielen und sonntags ging ich mit einer Komikergesellschaft hinaus in die Provinz. Im Jahre 1907 durfte ich nach einer Volkssängervorstellung ein Stegreif-Solo machen, erzählte eine Geschichte von einem Aquarium, spielte Zugharmonika und hatte mit diesen eigenartigen Originalvorträgen einen nicht vorausgeahnten Erfolg. Jetzt bekam ich sofort ein Engagement im Frankfurter Hof in der Münchner Schillerstraße und war dort die Sensation. Meine wirtschaftliche Not hatte ein Ende. Am Beginn ihrer Bühnenlaufbahn arbeitet die damalige Elisabeth Velano noch als Verkäuferin. In der Mittagspause wird geprobt. Auf diese Weise erhält sie ihre ordentliche, kleinbürgerliche Existenz eine Zeit lang aufrecht. Und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen. Meine Mutter lebte damals schon nicht mehr. Und mein Vater hat sich entsetzt, wie er von meinem Plan gehört hat, dass ich zum Theater gehen will. Und er hat gesagt, er schmeißt mich raus und er will von mir nichts mehr wissen. Denn bis jetzt war ich doch ein braves Kind. Und wer weiß, was dann aus mir werden könnte. Ich würde wahrscheinlich schlecht werden und so weiter. Worauf ich meinen Vater ganz ernst angeschaut habe und habe gesagt, Vater, da brauchst du gar keine Angst haben. Anständig kann man in jedem Beruf bleiben und es wäre da auch beweisen. Das uneheliche Kind, das der Vater offenbar kommen sah, bekam Liesel Karlstadt nicht. Und Männergeschichten gab es auch nicht. Auch keine Ehe. Lediglich eine 27-jährige, stets sogenannte Partnerschaft mit Karl Valentin. Der trug dafür Sorge, dass seine Liesel ledig blieb. Mit rasender Eifersucht verfolgte Valentin alle Männer, die sich dem stets sogenannten Fräulein näherten. Als der Schauspieler Josef Rankel, der ab 1926 zum Valentin-Ensemble gehörte, einmal mit Liesel Karlstadt tanzte und ihr gar ein Küsschen auf die Wange drückte, war Valentin außer sich. Er verbot seiner Liesel auch nur ein privates Wort mit dem Verführer zu reden. Sie gehorchte und legte dem Kollegen, wenn sie ihm etwas zu sagen hatte, einen Zettel auf den Garderobentisch. Irgendwann hob Karl Valentin den Bann dann gnädig auf. Keine Gnade wollte er walten lassen bei einem Chauffeur namens Josef Kolb, einen aus Württemberg stammenden gelernten Schmied. Den damals 40-Jährigen hatte Liesel Karlstadt 1927 kennengelernt und es gewagt, sich mit ihm zu verloben. Valentin stellte daraufhin in Aussicht, den Bräutigam spätestens auf dem Standesamt zu erschießen. Herr Kolb hat niemals ein Standesamt betreten. Er starb 1936 im Krankenbett. Und für Karl Valentin hatte sich das Problem auf natürliche Weise gelöst. Liesel Karlstadt jedoch blieb verzweifelt und allein zurück. Und sie spielte, was sie nicht sein konnte und nicht sein durfte. Die Ehefrau. Dazu noch die von Karl Valentin. Elisabeth, ich hab doch Hunger. Was ist denn heute mit dem Hasenbraten? Der ist noch nicht ganz fertig, aber die Suppe steht schon am Tisch. Ja, ach, na, die Suppe, die ist heute wieder ungenießbar. Wieso? Das ist heute sogar eine sehr feine Suppe. Ja, das sagt ja auch niemand, dass die Suppe nicht fein ist. Ich meine nur, sie ist so ungenießbar, weil sie so heiß ist. Schmarrn, eine Suppe muss heiß sein. Gewiss, aber nicht zu heiß. Ach, lieber Gott, alle Tag und alle Tag das gleiche Lied. Entweder ist ihm die Suppe zu heiß oder ja. Es ist ihm zu kalt. Ja. Jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn ich dir nicht gut genug koche, dann gehst du ins Wirtshaus zum Essen. Das ist gar nicht notwendig. Die Suppe ist ja gut, nur zu heiß. Ja, dann wartet eben so lange, bis sie kalt ist, ne? Eine kalte Suppe mag ich auch nicht. Dann... Jetzt hätte ich bald was gesagt. Ich weiß schon, nach dem Essen. Also jeden Tag muss bei uns gestritten werden, anders geht's nicht. Na ja, du willst es ja auch gar nicht anders haben. So, bin ich vielleicht wieder einmal der schuldige Teil, ja? Na wer denn? Hab ich die Suppe gekocht? Ja, eine kochende Suppe ist immer heiß. Ja, vielleicht kochst du es zu lang. Zu lang? Nein, morgen hänge ich einen Thermometer in den Suppentopf hinein, damit der Herr Gemahl eine richtig temperierte Suppe bekommt. Eine gute Köchin braucht keinen Thermometer zum Suppenkochen. Ja, ja, jetzt kenne ich mich aus. Jetzt kommt wieder mal die spöttische Seite. Ja. So geht's ja jeden Tag bei uns. Zuerst nörgelt er und dann kommt der Spott auch noch dazu. Was heißt nörgeln? Ich habe doch als Mann das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß. Jetzt fängt er wieder mit der heißen Suppe an. Ja, es ist wirklich zum Verzweifeln, ist das mit dir. Du brauchst nicht verzweifeln. Du sollst die Suppe so auf den Tisch stellen, wie sie sein soll. Nicht zu kalt und nicht zu heiß. Aber jetzt, ich bitte dich, jetzt ist sie doch nicht mehr zu heiß. Jetzt nicht mehr, aber wie du sie hereingetragen hast, war sie zu heiß. Schau, schau, der hört nicht mehr auf. Ja. Er bohrt immer wieder in dasselbe Loch hinein. Wieso? Was soll das heißen? Ja, weil du immer wieder mit der heißen Suppe daherkommst. Ja, du bist doch mit der heißen Suppe hereingekommen, nicht ich. Du drehst ja den Stiel um. Ach, du bist ja und bleibst ja ein Streithammel, du. Was fällt denn dir überhaupt ein, Heizwirt, und warst du dumm? Ja, na, dann... Was ist? Da riecht, mal, da riecht was. Da riecht da kommt was komisch, von der, ja. Schau mal nach. Da brandelt was. Ja, ich höre auch was riechen. Hast du vielleicht wieder eine brennende Zigarette auf den Teppich geworfen, hm? Ich habe ja überhaupt noch gar nicht geraucht. Und wenn ich geraucht hätte, dann hätte ich die Zigarette nicht auf den Teppich, sondern in den Aschenbecher geworfen, wo sie hingehört. Ich habe sie auch nicht behauptet. Nicht? Ich habe nur gemeint und meinen werde ich schließlich noch dürfen, nicht? Wenn ich auch sonst nichts darf. Ja, um Gottes Willen, der Rauch kommt ja aus dem Gang. Ja, na geh halt nach Hause und schau mir, was los ist. Ja, ja. Richtig, Gott, diese ganze Küche ist voller Rauch. Um Gottes Willen. Verbrannt. So, so, ja, ja. Ja, bei uns bei ist uns, ja immer, immer was anderes. Schau her, da haben wir jetzt die Bescherung. Mit einer ewigen Streiterei ist unser ganzes Essen verbrannt. So, so, Mahlzeit. Und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau. Ja, und wer ist denn schuld? Du, mit deinem ewigen Streiten und Nörgeln. Ich habe doch nicht gestritten und nicht genörgelt. Ich habe ja nur gesagt, dass die Suppe zu heiß ist. Also jetzt fang du wieder an mit der heißen Suppe. Ich lauf noch auf und davon. Auf brauchst du gar nicht laufen, nur davon, genickt mir vollständig. Mit lauter Streiten habe ich ganz drauf vergessen, es wäre auch kein Wunder. Und der arme, arme Hase ist jetzt im glühenden Ofenrohr jämmerlich verbrannt. Essen kannst du nicht mehr. Das glaube ich, aber den Tierschutzverein werde ich's melden. Diese Szene einer Ehe trägt ohne Zweifel biografische Züge. Valentins spätere Frau war 1899 als Dienstmädchen in sein Elternhaus gekommen. Sie ist Gisela Reues, war eine Schlossermeistertochter aus Aufhausen bei Regensburg und ein Jahr älter als der Herrschaftssohn. 1905 gebar sie die erste Tochter, 1910 die zweite. 1911 trat Karl Valentin endlich den Weg zum Standesamt an. Was dieses lange Zögern für eine zweifache ledige Mutter dazu noch um 1900 bedeutete, kann man sich denken. Die spätere Frau Fey hatte also Zeit genug, sich abzuhärten. Die älteste Tochter Gisela wuchs bei den Großeltern in Aufhausen auf. Sie war 7 Jahre alt, als sie den Vater zum ersten Mal sah. Ihre Ferien verbrachte sie von da an alljährlich in München bei ihren Eltern. 1988 hat sie 83-jährig ihre Erinnerungen veröffentlicht. Also eine glückliche Ehe kann man die nicht bezeichnen. Es ist so. Ja. Weil ich hätte das Gefühl gehabt, wenn meine Schwester nicht mehr gekommen wäre, dass mein Vater meine Mutter nicht mehr geheiratet. Aber natürlich ist die auch noch dahergerutscht. Das hat er nicht mehr gut nach hinsagen können. Stattdessen hat er sich mit Liesel Karlstadt kurz vor der Hochzeit eine Nebenfrau zugelegt. Eines Tages hat er zu ihr gesagt, also Liesel, pass auf, morgen wird geheiratet. Er hat gesagt, ja, ja. Dann hat er gesagt, kommst auch. Tatsächlich, so war es. Und dann ist er halt am nächsten Tag aufs Standesamt und hat da seine damals eine damalige Frau geheiratet. Gell? Und das war schlimm. Das war für sie auch sehr, sehr schlimm. Valentins jüngste Tochter, seine geliebte Bertel, schrieb einmal: Papa schätzte und liebte beide. Gisela, ich kann ohne dich nicht leben und ich kann auch ohne die Liesel nicht mehr sein, gab Papa seiner Gisela zur Antwort, als ihn einmal unter Tränen fragte, ob er nicht lieber mit der Liesel verheiratet wäre. Es war für beide Frauen nicht leicht, einen Valentin zu haben, den letztlich keine von beiden ganz besaß. Auch an mir ging dieser Zwiespalt nicht spurlos vorüber. Ich hatte das Empfinden, diese Frau nimmt mir meinen Vater. Ja, dass man mit der Frau Karlstadt besser harmoniert hat, das ist ja ganz klar. Aber meine Mutter hat doch euch gebracht. Die war eine gute Hausfrau. Und mein Vater hat gern gegessen, wenn er gekommen ist. Ja, der Vater, der hat nicht Mutter gesagt, der hat gesagt, Frau, was hast du heute gekocht? Ja, dies und jenes. Er kocht was ja ganz gut. Das muss ich schon sagen. Natürlich, das war raus, wenn ich es braucht. Der hat ohne der Mutter eine Kette gar nicht existieren können. Zu Karl Valentins künstlerischer Existenz hat seine Ehefrau allerdings wenig beigetragen. Dafür war Liesel Karlstadt zuständig. Zwar schneiderte Gisela Fey die Kostüme ihres Mannes nach dessen Angaben, konnte aber mit seiner Kunst nichts anfangen. Und Karl Valentin war durchaus nicht geneigt, ihr Verständnis zu wecken. Er wünschte nicht, dass seine Ehefrau seine Aufführungen besuchte und duldete sie auch nicht nach der Vorstellung am Stammtisch. Frau Fey blieb also zu Hause und kochte, während sich ihr Mann mit Liesel Karlstadt in Münchner Wirtshäusern herumtrieb. Kein Wunder, dass Valentins Ehefrau schwer unter Eifersucht litt. Um Gottes Willen, da war gar nichts umgerufen von der. Das war schon ein Kampf mit der Karlstadt. Der Kampf wurde bisweilen ganz handgreiflich ausgetragen. Einmal wurde die Tochter Gisela Zeugin, als die Mutter sich anfing, weil sie sich beharrlich weigerte, ein Bühnenkostüm für Liesel Karlstadt zu nehmen. Da ging dem Valentin, so seine Tochter, halt der Gaul durch. Ein andermal schlug die eifersüchtige Gemahlin ihrerseits zu. Die Situation war klassisch. Eine Frau will mit ihrem Mann einen Stadtbummel unternehmen, er entschuldigt sich mit beruflichen Verpflichtungen, sie geht allein und erwischt ihn, so ein Zufall, Arm in Arm mit einer anderen, im konkreten Fall mit Liesel Karlstadt. Da ging auch Frau Gisela der Gaul durch. Mit einem Schwall bayerischer Schimpfwörter und einem großen Regenschirm stürzte sie sich auf das Paar und erwischte zu ihrem großen Bedauern lediglich die perplexe Liesel. Valentin hatte sich blitzschnell aus dem Staub gemacht. Nach derartigen Vor- und Ausfällen änderte sich an den Verhältnissen durchaus nichts. Nach wie vor weigerte sich Frau Valentin, für Liesel Karlstadt Kostüme zu nähen. Und nach wie vor behandelte und benötigte Herr Valentin seine Liesel wie eine zweite Ehefrau. Die eine versorgte den Menschen und die andere den Künstler. Ein Kunststück war es für beide. Sie, Herr Nachbar, wann wird denn das Feuerwerk abgebrannt? Naja, sobald es finster wird, glaube ich. Ja, jetzt ist es eigentlich aber noch nicht recht finster. Ja, deshalb wird es ja auch jetzt noch nicht abgebrannt. Wenn es aber heute nicht ganz finster wird, dann wird es jedenfalls heute auch abgebrannt werden. Dann könnte man es doch jetzt abbrennen, denn jetzt ist doch noch nicht ganz finster. Ja, was weiß ich nicht. Jedenfalls ist es wahrscheinlich jetzt noch zu hell. Dunkler muss es auf alle Fälle werden. Ja, erlauben Sie noch eine Frage. Wenn es aber heute ausnahmsweise nicht ganz dunkel werden würde... Reden Sie doch kein Mist daher. Und warten Sie doch einmal jetzt, bis dann endlich dunkel wird. Ja, ich kann mich doch nicht bis morgen früh da herstellen und warten, bis es dunkel geworden ist. Bis morgen in der Früh, das braucht es auch gar nicht. Bis morgen in der Früh, da wäre es ja schon lang zu spät. Denn da wird es doch schon wieder hell in der Früh. Ja, aber wenn... Steigt man doch am Pugeln auf. Die Rolle, die Liesel Karlstadt in solchen Dialogen übernimmt, ist von Karl Valentin genau kalkuliert. Das Grundmuster beschreibt Rudolf Bach. In seiner merkwürdigen, doppelbödigen, leise unheimlichen Welt ist Liesel Karlstadt sozusagen das Diesseits, der Tag, das Maß, das Umgrenzte, natürliche, vernünftige, das Bürgerliche, der Verstand bis hinab ins Nüchterne, der Gegenpol aller lächelnden oder melancholischen oder bissigen Narretei. Stets ist sie der normale Widerpart, an dem der Funke des valentinschen Urnonsens sich entzündet. Sozusagen der Sancho Panza zu dem Don Quixote Karl Valentins. Ich weiß gar nicht, was die Kritiker alles finden in meine Sachen. Ich will doch bloß, dass die Leute lachen. Liesel Karlstadt allerdings hatte wenig zu lachen. In den Augen des Publikums sah sie sich zur Gehilfin und Stichwortgeberin degradiert. Und hinter den Kulissen nahm ihr Don Quixote sie maßlos in Anspruch. Im krassen Missverhältnis zu ihrer künstlerischen Schattenexistenz steht der gewaltige persönliche Einsatz, den Valentin selbstverständlich fordert. Nicht genug, dass Liesel Karlstadt den von Lampenfieber geschüttelten allabendlich mit List und Tücke auf die Bühne locken muss. Nicht genug, dass sie dort, ganz nebenbei, die Aufgabe einer Soufflöse übernimmt. Grundlage und Voraussetzung der Zusammenarbeit ist ihre unbedingte Bereitschaft, den übernervösen und bis zum Wahnsinn hypochondrischen Partner psychisch zu betreuen. Beruf Nervenärztin, Nebenbeschäftigung Komikerin, heißt es in einem nicht nur witzigen Steckbrief, den Liesel Karlstadt selbst verfasste. Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst. Karl Valentin hat vor allem, vor wirklich allem Angst. Mit dem größtmöglichen Unglück rechnet er jederzeit. Wenn er sich beim Essen wider Erwarten nicht vergiftet, wenn die Straßenbahn nicht entgleist und er sogar als Beifahrer im Auto überlebt, könnten Lawinen ihn begraben, die Sintflut könnte hereinbrechen oder ein Meteorstein vom Himmel fallen. Bei mir geht Sicherheit über die Seltenheit. Die Valentin-Enkelin Wilhelmine Bertha Gabler, vom Großvater Mädi oder Helmi genannt, erinnert sich an ihre Besuche im Planegg, einem Vorort Münchens, wo Valentin ein kleines Häuschen besaß. Oh mein, der war ein enger Mensch, war das so geil. Mhm. Und mein, das hat er auch noch gehabt. Am Abend sind wir eine Stunde, haben wir gebraucht, bis wir alles verriegelt gehabt haben. Da hat das Fenster nicht gereicht zu machen, da hat er außen ein Brett hingemacht und wieder ein Balken. Und drin haben wir alles barrikadieren müssen, weil er einfach so viel Angst gehabt hat vor Einbrechen. Oder wenn ich ins Kino gegangen bin, wenn ich gesagt habe, Opa, darf ich ins Kino gehen? Ja, freilich. Aber ein Totschläger muss mitnehmen. Da war er furchtbar. Ich weiß nicht, da war er furchtbar. Valentins tiefe pathologische Lebensangst drückt sich vor allem in seiner beständigen Angst vor Krankheit aus. Insgesamt 88 Ärzte, Heilpraktiker und Psychologen hat er nach eigenen Angaben in rund 20 Jahren konsultiert. Gefunden hat man nichts, zumindest nichts Neues. Aber Valentin hatte Asthma, eine Krankheit, unter der er seit seinem 12. Lebensjahr litt. Damals hatte er zusammen mit seinem Freund Ade auf dem Eis gespielt. Ade verschwand unter der Eisdecke. Ich brach auch ein. Man reichte mir aber noch rechtzeitig lange Bretter, an denen ich mich hochziehen konnte. Ade wurde am anderen Tag als Leiche geborgen. Er holte sich den Tod und ich mir ein schweres Asthma, das ich nie mehr los wurde. Das Asthma wurde später von einer ausgeprägten Neurasthenie, einer Nervenschwäche, ergänzt und verstärkt. Zu Neurasthenie und Asthma gesellte sich sodann die krankhafte Furcht vor Krankheit. In zahlreichen Szenen thematisiert Karl Valentin diese Hypochondrie. Und wie im richtigen Leben spielt Liesel Karlstadt den allerdings männlichen Doktor. Darf ich bitten, der Nächste? Grüß Gott, Herr Arzt. Grüß Gott, Herr Meier. Na, wo fehlt's denn? Oh mein, Herr Doktor, mit meinem Magen stimmt's nicht mehr recht. Aha. Jedes Mal, wenn ich heute was gegessen hab, dann habe ich den Magen so voll. Voll? So voll, ja. Aber das ist doch keine Krankheit, das ist ja ganz logisch. Wenn Sie in den Magen etwas hineintun, dann muss er ja voll werden. Ja. Ja, sagen Sie mal, wie ist es denn dann, wenn Sie nichts essen? Da ist es ganz das Gegenteil. Wenn's da fühle ich so eine Leere im Magen. So. Na, sehen Sie, da ist doch Ihr Magen ganz in Ordnung. Ja, in Ordnung, ich weiß nicht. Wie kommt es denn dann, Herr Doktor, dass ich beim Stiegensteigen gar so schnaufen muss? Ja, mein Lieber, da muss ein anderer auch schnaufen beim Stiegensteigen. Ja, ja. Aber das hängt ja nicht mit dem Magen zusammen, sondern mit der Lunge. Ja, ja, der Lunge bin ich gesund. Ja, da fällt mir nichts. Da bin ich top-tipp beisammen. Trotzdem ich mir vor 2 Jahren ungefähr habe ich meinen Fuß gebrochen. So, so? Ja. Den Fuß haben Sie sich gebrochen? Ja, meinen eigenen Fuß, ja. Ja, was ist denn das? Ja, sagen Sie mal, wie ist denn das passiert? Ja, nein. Zu viel Alkohol habe ich heute erwischt. Zu viel Alkohol. Aber Herr Meier, am Alkohol können Sie sich doch nicht den Fuß brechen. Freilich, naja, am Alkohol. Zu besoffen war ich heute. Ach so. Und da bin ich auf einer so ausländischen Bananenschale ausgerutscht. Aha, ne? Und wie gesagt, haben wir einen eigenen Fuß haben wir gebrochen. Naja, aber da war dann nicht der Alkohol schuld, sondern eben diese ausländische Bananenschale. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, na, selbstverständlich war die Bananenschale schuld, nur weil ich gesehen habe es halt nicht ja, auf der Straße liegen. Ja. Und darum glaube ich, Herr Doktor, dass mit meinen Augen nicht mehr, mit den Augen nicht mehr recht stimmt. Wissen Sie? Weil wenn ich zum Beispiel daheim Zeitung lese, da kriege ich so Kreisweh, dass ich es lesen aufhören muss. Aber lieber Herr Meier, schlechte Augen können doch niemals Kreuzschmerzen erzeugen. Das kann schon sein, aber die Augen und das Kreis, das Mist, muss doch eine so heimliche Verbindung sein. Weil wie oft hört man die alten Leute jammern, nicht, wenn sie sagen, es ist schon rechts Kreis, wenn man nicht mehr gut sieht. Ja, nicht? Herr Meier, schauen Sie, da sollten Sie eben weniger Zeitung lesen, aber dafür mehr Obst essen. Denn Obst ist gesund. Nicht für jeden, Herr Doktor, nicht für jeden. Tante von mir, der wäre beinahe an einer Zwetschge mal direkt erstickt. Wie gesagt, man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Kein Wunder, dass ein derart Geplagter die Welt nur unrosig sieht und dass in seiner Vorstellung sogar die holde Lorelei unter chronischer Heiserkeit, Schnupfen und Bronchitis leidet. Grüß Gott, und ich habe die Ehre. Das heißt, ich bin heute so frei. Sie werden mich alle wohl kennen. Man heißt mich kurz die Lorelei. Was wurde über mich schon gesungen? Und offen muss ich es gestehen. Und niemand hat mich noch gesehen. Und ich bin doch so fabelhaft schön. Und sie tust du herum zum Verrücken. viel tausend Jahr hock ich hier oben, bei Sonnenschein, Regen und Schnee, auf diesem steinigen Felsblock. Mir tut schon mein Rückebein weh. Ich singe und zupfe die Harfe, ich wisst ja nicht, wo sie sonst da. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das Lied wird mir jetzt schon bald fahren. Der Saffronhitis. Unter der hypochondrischen Überspanntheit ihres Partners litt Liesel Karlstadt schwer. Besonders quälend wurde es, wenn eine Gastspielreise bevorstand und die Angst vor der Fremde und den Fremden Karl Valentin überfiel. Er war irgendwie verrückt. Sie haben in der damals schlechten Zeit, hätten Sie ein Gastspiel in Zürich bekommen. Und da kamen sie beide auf den Bahnhof und dann hat er gesagt, ja, mit welchem Zug fahren wir denn? Und dann sagt er, ja, sagte sie, da, der, ich glaube, da steht er. Ja, und was sind das für Menschen? Ja, die fahren auch mit dem Zug. Ja, die kenne ich ja gar nicht. Geh mal wieder heim. Und hat das Gastspiel platzen lassen. Also, ich meine, so war es, um mal zu beleuchten, wie schwierig sie es mit ihm gehabt hat. Insgesamt 9-mal waren sie in 27 Jahren dennoch unterwegs. Einmal in Wien, einmal in Zürich und 7-mal in Berlin, wo sie im berühmten Kabarett der Komiker gastierten. Außerordentlich hofiert wurden und überdurchschnittliche Gagen kassierten. Das Geld jedoch vermochte Karl Valentin nur sehr bedingt zu locken. Er hatte Angst vor der Zugfahrt, Angst, dass das fremde Klima seiner Gesundheit schaden könnte und Angst vor dem Heimweh, das, wie er betonte, seinem Hund Bobsi galt. Unterwegs musste Liesel Karlstadt aufpassen, dass er nicht bei der nächstbesten Bahnstation wieder ausstieg. Musste beruhigend auf ihn einreden oder ihm die Konventionalstrafen vor Augen führen, die im Falle eines Vertragsbruchs drohten. War man dann endlich angekommen, ging es in die zweite Runde. Mürrisch und verzweifelt, wie Karl Valentin war, fing er überall Streit an, den Liesel Karlstadt schon in ihrem eigenen Interesse zu schlichten hatte. In der Fremde steht die Beziehung des tragikomischen Paares auf einer harten Probe. Zumal die gütige Liesel nicht über die Rossnatur verfügt, die man im Umgang mit einem Menschen wie Karl Valentin benötigen würde. Folgt man der allerdings anonymen Abschrift einer autobiografischen Skizze Liesel Karlstadts, so leidet sie immer wieder unter schweren Depressionen und denkt mehrfach, erstmals 1917, an Selbstmord. Was genau hinter diesen Schwermutsanfällen steckt, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Man kann aber mit gutem Grund annehmen, dass die überaus problematische Verbindung mit Karl Valentin mitbeteiligt ist. Später kam eine fast strapaziöse Verbindung hinzu, nämlich die mit jenem Chauffeur namens Josef Kolb. Herr Kolb betrug seine Liesel des Öfteren und wollte sie 1934 nach 7-jähriger Beziehung endgültig verlassen. Es kam offenbar zu einer halbherzigen Trennung, die Liesel Karlstadt nicht verkraftete. Im April 1935 erlitt sie einen Nervenzusammenbruch in Berlin, während einer Vorstellung. Scheinbar ohne Grund begann sie plötzlich zu weinen und verlor vollkommen die Kontrolle. Monatelang lässt sie sich daraufhin in einer Münchner Nervenklinik behandeln, geht aber Anfang 1936 erneut mit Karl Valentin auf Tournee. Wieder bricht sie zusammen und wieder muss sie zurück nach München in die Klinik. In dieser Zeit stirbt Josef Kolb. Am 6. April 1936 unternimmt Liesel Karlstadt einen Selbstmordversuch und kommt ein drittes Mal in die Klinik. In der folgenden Zeit leidet sie unter fürchterlichen Magenschmerzen, trennt sich 1939 schließlich von Karl Valentin und zieht sich für viele Monate auf eine Tiroler Alm zurück. Karl Valentin hat sich unterdessen eine neue Partnerin zugelegt, Annemarie Fischer. Mit ihr zusammen singt und spielt er in seiner 1939 gegründeten Ritterspelunke, einer Verbindung von Kellerkneipe, Kabarett und Panoptikum. Dieses Panoptikum hatte er 5 Jahre zuvor mit großem Misserfolg in den Kellerräumen eines Hotels etabliert. Es handelte sich um eine Art Gespenstermuseum. Ein Grusel- und Schreckenskabinett, in dem neben grün beleuchteten Wasserleichen, Scheintoten und Gehängten auch ein Femegericht, eine Folterkammer und eine originalgetreue Guillotine zu besichtigen war. Nach einem Jahr schon traute sich in das von Valentin sogenannte Lachmuseum niemand mehr hinein. Und das grausige Etablissement wurde geschlossen. Karl Valentin, der endlich einmal wohlhabend geworden war, hat bei dem Unternehmen sein gesamtes Vermögen verloren. Auch Liesel Karlstadt ging pleite. Sie hatte sich nämlich wieder ihren gesunden Menschenverstand überreden lassen, ihre gesamten Ersparnisse zu investieren. Ihren ohnehin angeschlagenen Nerven gab dieses Fiasko dann noch den Rest. Karl Fallenden ist 7 Jahre überhaupt nicht mehr aufgetreten, also während des Krieges gar nicht mehr, weil er sich nicht mehr in die Stadt reingetraut hat, wegen der Bomben und so weiter. Und im Jahre 1947, Ende 47, da hat er den Wunsch gehabt, mit mir wieder aufzutreten. Und es gelang auch wieder nach 7-jähriger Pause. Und da haben wir genau 30 Tage noch miteinander gastiert. Politisch hatten sowohl Liesel Karlstadt als auch Karl Valentin das Dritte Reich halbwegs ehrenvoll überstanden. Beide hatten sich zwar keiner oppositionellen Gruppierung angeschlossen, hielten aber, allen Verlockungen zum Trotz, zu den Machthabern Distanz. Zur besonderen Ehre gereicht es Karl Valentin, dass er seine innere Emigration im Nachhinein nicht zur Widerstandsleistung stilisiert hat. Er bekannte vielmehr öffentlich, dass er, hätte man ihn dazu aufgefordert, aus lauter Angst wohl doch in die Partei eingetreten wäre. Erstaunlicherweise hat man ihn in Ruhe gelassen. Mit dem Krieg aber hat Karl Valentin sein Publikum verloren. Die Überlebenden wollten herzhaft lachen. Leise, hintergründige Komik war nicht gefragt. Außerdem schrieb Karl Valentin plötzlich politische Texte. Aber über Politik konnte man so schnell nicht lachen. Und über die eigene politische Dummheit schon gleich gar nicht. Wenn du nichts von der Politik verstehst, dann redst nicht so saudumm daher. Das heißt nicht Komponist, sondern Kommunist. Wie heißt das? Kommunist? Kommunist ist ein solcher, der zum Beispiel... Ein Komponist ist ein solcher, der zum Beispiel einen Tätzer Schützenmarsch komponiert hat. Na, das ist nicht wahr. Jawohl. Ein Tätzer Schützenmarsch hat, das weiß ich zufälligerweise, den hat ein Gastwirt von Telz komponiert. Ist ja verkehrt, du meinst, der musiziert. Na, einer, der wo eine Musik macht, ist kein Komponist, das ist ein Musikant. Nein, der, wo die Musik spielt, ist ein Musikant. Du spinnst ja. Dann war ja mein Radio daheim auch ein Musikant, der spielt auch oft eine Musik. Du redst noch gerade so saudum daher wie damals im Weltkrieg 1914. Da hast auch daher politisiert und hast aber vom Bierverband anstatt vom Vierverband daher geredet. Aber du hast da nichts verstanden, weil du damals gemeint hast, die Entente, das war das hintere Ende von einer Ente, von einer Ente. Geh, du alter Sprichmacher, wie saudumm hast die du damals gestellt beim Wählen, was zu mir gesagt hast, ich wähle einen Konditor statt einen Kandidaten. Und wie du zu mir noch gesagt hast, für einen Kamikehrer ist jetzt eine harte Zeit, weil wenn der am Radio hört, ist er ein Schwarzherer, gell? Das habe ich doch bloß als Gaudi gesagt. Ein Gaudi? Hast vielleicht auch ein Gaudi gemacht, wie du gesagt hast, dein Schwager ist Strumpfbahnführer geworden statt Sturmbahnführer. Hör du auf, da habe ich mich ja bloß versprochen. Ja, dass du für dein Alter noch so saudumm bist, da habe ich heute noch den Beweis. Kannst du dich noch erinnern, wie wir am Anfang vom Krieg die Verdunklungsvorschriften in der Zeitung, wie die da drin gestanden sind, da habe ich zu dir gesagt, dass im Englischen Garten Plakate umgeschlagen sind mit der Aufschrift, das Herumschwirren von Glühwürmchen ist wegen Fliegergefahr bei Eintreten der Dunkelheit polizeilich verboten. Dann bist du am anderen Tag mit deinem Radl runtergefahren, weil du das geglaubt hast. Ja, weil ich es nicht geglaubt habe, meinst du? Ja. Ja, und weil ich anstatt Glühwürmchen Glühlämpchen verstanden habe. Glühlämpchen hast du verstanden. Es wäre, wenn im Englischen Garten Glühlämpchen umeinander fliegen dann. Nein. Da brauchst du keine Angst haben, dass dir einer die Weltmeisterschaft im Blödsinn in See Streide macht. Kannst du dich noch erinnern, wie wir damals auf der Insel Greta die Fallschirmspringer, wir haben es geheißen, die Fallschirmspringer gelandet sind, da hast du zu mir gesagt, ob es auf der Insel allerweil ringen tut, weil die Fallschirmspringer alle einen Schirm dabei gehabt haben. Ja, du hast ja auch damals einen Blödsinn dahergeredet, wie du gesagt hast, der Hitler hat ein Glück gehabt, dass er nicht Adolf Greiter geheißen hätte, sonst hätten wir alle schreiben müssen, Heilgreiter. Aber dein ganze politische Anschauung ist ja nur ein Chaos gewesen. Denn wenn es nach deiner Ansicht gegangen war, dann hätten wir den Krieg verloren. Ja, wir haben ja verloren. Das weiß ich schon. Ja, meinst du, dass du allein bloß einen Kaster hergekriegt hast? Für Liesel Karlstadt beginnt nach dem Krieg eine zweite, endlich selbstständige Laufbahn bei Theater, Film und Funk. In den 50er Jahren agiert sie in harmlosen, gemütvollen Rundfunkserien als gute Hausfrau und tapfere Mutter und wird in Bayern fast populärer als zuvor. Am 20. Juli 1960 stirbt sie an einem Gehirnschlag. Ihre eigene Rolle hat sie nie gespielt. Nie die Rolle einer alleinstehenden Frau, die sich ihr Leben lang nach einer wirklichen Familie gesehnt hat. Sie hat auch ewig an einer gewissen Aussteuer, die sie mitbringen sollte oder wollte, hat sie gearbeitet. Und sie lebte ja mit ihrer Schwester zusammen in einer großen Wohnung. Ihre Schwester, die auch nie geheiratet hat, hat sie dann unterstützt. Und sie hat auch erzählt, dass sie da zu Hause sind und dass sie alles schön parat haben und so weiter. Und hat auch so praktisch gedacht, dass sie gesagt hat, ja, also wenn der kommt und mich fragt, nicht wahr, dann muss alles sofort sein. Und hat in ihrem kleinen Handtasche, das sie immer dabei gehabt hat, die alle Heiratspapiere auch aufbewahrt. Sie hat mich mal in ihre Wohnung geführt und hat mir die Aussteuer gezeigt. Gell? Haben wir mal zusammen Kaffee getrunken oder was. Und hat gesagt, schau her, Bur. Sie hat immer nur zu mir Bur gesagt. Schau her, Bur, es ist alles bereit, wenn ihr mal heiratet. Gell? Das wird alles, ist alles gerichtet, sozusagen. Das ist alles gerichtet. Dann ist es halt nicht dazu gekommen. Karl Valentin ist gestorben und sie hat im Volkstheater damals und dann weiter im Staatstheater, Residenztheater, eine künstlerische Heimat gefunden und war da sehr glücklich. Sie hat nie gefehlt wegen Krankheit. Auf keiner Probe, an keinem Abend. Gell? Und vorher hatte sie einen sehr labilen Gesundheitszustand, gell? Der aus dieser Spannung heraus einfach zu erklären ist. Mit dem Karl Valentin. Ich meine, wir sprechen jetzt über die Liesel Karlstadt, aber es ist gar nicht möglich, ohne den Karl Valentin einzubeziehen, über die Liesel Karlstadt zu sprechen. Auch als er schon längst tot ist, bleibt sie auf diese Weise ein Teil von ihm und wird vor allem deshalb geschätzt und verehrt. Immer wieder wird sie nach Karl Valentin gefragt, nach ihrem eigenen Leben höchst selten. Nach wie vor muss sie sich also zurücknehmen und nach wie vor lebt sie in seinem Schatten. Also es war eine schöne Zeit, allerdings auch eine schwierige Zeit, denn der Karl Valentin war eben ein kranker Mensch, ein Hypochonder und hat das Leben sehr schwer genommen. Und ich musste halt immer diejenige sein, die es ihm ein bisschen leichter gemacht hat. Was sie dafür von ihrem Partner zurückbekam, bleibt weitgehend im Dunkeln. Der Schauspieler Erwin Faber erinnert sich. Da war er in Berlin und da hat er mir eine köstliche Geschichte erzählt. Er hat öfter Streit gehabt mit der Liesel Karlstadt und die Karlstadt hat in ihrer Tasche das viele Geld, das sie verdient haben, aufbewahrt. Und die gingen gerade, so erzählt er mir, gingen gerade am Kanal und in dem Streit sagt die Karlstadt, ich stürze mich in die Spree. Und da sagt er, her mit der Tasche. Dieser gar nicht komischen, an Rohheit schwer zu überbietenden Szene stehen die Beobachtungen von Max Ophüls gegenüber. Das Fräulein hat er sehr geliebt, aber er war immer grob zu ihr und hat kaum mit ihr gesprochen. Eines Tages wurde sie krank während der Aufnahmen. Sie hatte Lungenentzündung. Sie hatte nur noch eine einzige Einstellung zu drehen und ich nahm ein Double. Als der Film fertig war, zeigte ich ihn als Ersten dem Karl Valentin und dem Fräulein. Als es hell wurde, saß Karl Valentin da und die Tränen liefen ihm übers Gesicht. Wie hat's Ihnen gefallen? Fragte ich. Traurig, sehr traurig. Von dem Bild an, wo jemand Fremdes, das Fräulein war, habe ich weinen müssen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie das Fräulein so krank war. Eine überraschende und auch paradoxe Gefühlsregung, wenn man bedenkt, wie rücksichtslos sich Karl Valentin im großen Ganzen benahm und wie wenig er die Gesundheit seiner Liesel schonte. Dass sie es 27 Jahre lang bei ihm aushielt, ist erstaunlich. Aber wahrscheinlich hat sein tiefsinniger Blödsinn sie doch für vieles entschädigt. Und manchmal hat er sich immerhin Szenen ausgedacht, in denen sie beide vollkommen gleichberechtigt spinnen. Dimmerl, Dimmerl, wo bist denn? Da. Wo? Da. Ich sehe dich ja nicht. Deswegen bin ich ja da. Ja, hören wir dich schon, aber sehen tue dich nicht. Ja, das selbe kann ich schon verstehen. Weißt du, heute im Finstern nichts siehst, ne? Aber warum hört man nachher im Finstern was? Ja, warum? Hörst du etwa jetzt gerade was? Freilich, dich höre ich. Warum gerade ausgerechnet mich? Ja, weil halt sonst wahrscheinlich niemand da ist. Ja, weißt du das gewiss? Freilich weiß ich das gewiss. Sonst darf ich da außer dir noch etwas hören. Hörst du mich denn auch, wenn ich nichts rede? Sei, weiß ich nicht. Red einmal nichts, ob ich nachher was höre. Ja, jetzt pass auf. Jetzt rede nichts. Hast du das gehört, jetzt, wie ich nichts geredet habe? Ja, tadellos. Und das habe ich nachher gehört, wie du gesagt hast. Hast du das gehört, wie ich nichts geredet habe? So, das hast du gehört. Aber das andere nicht. Was für ein anderes? Na ja, wie ich nichts geredet habe. Nein, zugehört habe ich schon, aber gehört habe ich nichts. Geh, das ist Gspassi mit der Hörerei. Ja, das ist wohl Gspassi. Du Simmel, probier mal das Gleiche mit dem Sehen an, statt mit dem Horchen. Schau mal nicht, ob du... Schau, hast du mich gesehen? Nein. Hast du mich wirklich nicht gesehen? Nein, gewiss nicht. Ich hab dich zwar zuerst auch nicht gesehen, wie du es geschaut hast. Was? Du hast mich auch nicht gesehen? Nein. Ja, wo hast du denn auch da hingeschaut? Nirgends. Nein, ich meine, warum, dass du da nirgends hingeschaut hast? Ja, wo hätte ich denn zu uns hinschauen sollen? Ja, mein, zu mir her hättest du schauen sollen. Im Finstern sehe ich dich doch nicht. Ja, warum nicht? Ja, wenn du das nicht weißt, wie soll ich denn dann ich wissen, wo ich da viel dümmer bin als du? Nein, Anni, das kannst du auch nicht sagen. Wir zwei sind schon gleich dumm, sonst könnte man nicht so saudumm daherreden. Ja, war das saudumm, was wir jetzt gerade geredet haben? Na, ganz saudumm eigentlich noch nicht. Noch nicht? Aha. Ja, was ist denn nachher ganz saudumm? Ganz saudumm? Ja. Ganz saudumm war zum Beispiel das, wenn ich zu dir gesagt hätte, Anni, halt dir mal die Ohren zu, dann schau ich, ob ich dich riech. So, das ist ganz saudumm. Ja, das war ganz saudumm. Herrgott, bin ich saudumm, dass ich nicht einmal gewusst hab, was ganz saudumm ist. In einer Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks brachten wir Ihnen, zusammengestellt von Gabriele Stadler, ein Lebensbild von Liesel Karstadt und ihrem Bühnenpartner Karl Valentin. Es sprachen Cornelia Boje, Manfred Georg Herrmann, Klaus-Dieter Klausnitzer und Alf Marholm. Leitung der Sendung hatte Joachim Sonderhoff.